Liebe Hörer, vor wenigen Wochen spielte Peter Rösel, wie gesagt, als Solist unter der Leitung von Gastdirigent Sebastian Lang-Lessing, auch einem Deutschen, auf den drei Bühnen der Tampa Bucht, und zwar mit dem Florida Orchester. Sofort erkennbar war sein Stil, als er bei einer Probe von mir beobachtet wurde bzw. gehört wurde. Und nach der Probe saßen wir dann zusammen und sprachen, er und seine Frau, und sprachen über seine Zeit, die er bereits hier verbracht hatte in Florida, denn er war jetzt schon eine ganze Reihe von Malen da. Und wir sprachen über die großen Beethoven-Konzerte, die er in 2 Tagen gespielt hatte. Und jetzt war er einige Tage da, aber leider nicht lang genug für einen langen Urlaub, sondern wie gesagt nur noch 1-2 Tage nach den Proben und nach den eigentlichen Aufführungen, die dann am Wochenende des 1., 2. und 3. März stattfanden. Rösel und ich hatten uns das letzte Mal gesehen, und zwar in Wiesbaden im Kurhaus, wo er im Tierschsaal ein Konzert gab, und das zu winterlichen Temperaturen draußen, nicht drinnen. Und damals kam er aus seiner Dresdner Heimatstadt, wo es -12 Grad hatte, und in Wiesbaden vor seinem Konzert nur -8 Grad. Na, das war dann warm gemessen an den -12. So jedenfalls der humorvolle Pianist. Nun saß man an einem Wochenende in Florida bei Sonne und ganz ohne Schnee, der in Europa in diesen Wintermonaten immer noch liegt oder sogar auch in den Bergen von North Carolina, je nachdem, mit wem man spricht. Da gibt es auch ab und zu mal Schneestürme, auch in den, ja, Art Südstaaten, nicht? Denn North Carolina gehört ja auch schon zu den Südstaaten. Ja, und ins verschneite Europa, wir würden Rösels dann bald wieder zurück müssen, aber hier, wie gesagt, ein sehr gut betreuter kleiner Aufenthalt in Florida. Das Mendelssohn-Klavierkonzert und eine sehr estimierte, vom Publikum estimierte Zugabe mit Rösel in Hochform fanden sehr viel Beifall, wie stets. Hatte er doch bei einem früheren Besuch gleich alle 5 Beethoven-Konzerte, Klavierkonzerte gespielt, und zwar in 2 Tagen. Und das ist noch vielen in guter Erinnerung. Diesmal fragte ich ihn nach seinem Mentor, dem vor kurzem mit 99 Jahren verstorbenen Kurt Sanderling, auch Dirigent, wie sein Sohn Stefan Sanderling, der eigentlich Rösel nach Florida brachte und zusammenbrachte mit dem Florida Orchester. Das ist eine sehr gute und langfristige Zusammenarbeit geworden, und auch wenn die Leitung jetzt des Florida Orchesters sich bald verändern soll. In diesem Jahr noch nicht, auch in der kommenden Saison wird man noch auf Gastdirigenten zurückgreifen und jeweils Stefan Sanderling zu einem Konzert zurückbitten, denn diese 2 Jahre ist er bereits Emeritus, der Maestro Emeritus, aber er ist noch offizielle Leiter des Florida Orchesters bis 2014. Hören Sie jetzt unser Interview mit Peter Rösel. Peter Rösel, du bist jetzt wieder hier, seit 10 Jahren kennen wir uns fast, haben wir überlegt. Und bist jetzt in Tampa Bay, beziehungsweise wir sitzen hier in St. Petersburg, nach einer Probe. Und du bist sehr relaxed, wie das schöne deutsche Wort inzwischen heißt. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass der Maestro einen Föhn braucht und er sich sehr verausgabt, und bei dir ist es umgekehrt. Wie ist das geworden? Warst du früher immer sehr, sehr viel nervöser, oder wie war das, dass du jetzt eher so einen Florida-relaxten Auslook, Ausguck hast auf die Welt? Ich könnte sagen, ich habe gelernt, meine Kräfte überlegt einzusetzen und nicht gleich nach 10 Minuten loszuschwitzen. Aber in Fakt, es ist ja so, das Stück ist relativ kurz und ich habe eine Dreiviertelstunde zur Probe auf der Bühne gesessen, und der Dirigent, der machte das 2,5 Stunden lang. Er hat also mehr Grund zu schwitzen als ich. Und sagen wir jetzt mal, welches schöne Stück von Mendelssohn das ist? Es handelt sich um das erste Klavierkonzert in G-Moll, ein Jugendstück. Er hat es also in sehr jungen Jahren geschrieben Und er hat es auch sehr schnell hingeworfen. Die Komposition hat also nicht mal 3 Wochen in Anspruch genommen. Es ist ein sehr liebenswürdiges Stück. Und ich freue mich, dass ich damit eingeladen worden bin und dass ich es dem amerikanischen Publikum wieder einmal präsentieren kann. Wieder einmal? Das heißt, du hast das schon mal hier gespielt oder schon vielmals? Im Rahmen einer Tournee mit dem Leipziger Gewandhaus, dem ich ja lange Jahre eng verbunden war. Und Leipzig hat eine große Mendelssohn-Tradition und Masur, der ja lange Jahre Chefdirigent in Leipzig war, ist ein Fan mendelssohnischer Musik und genauso wie ich. Und wir haben das mit großer Freude sehr oft miteinander gespielt, ja. Schön. Und kommst du jetzt direkt aus Dresden, aus der Heimat? Ich komme direkt aus der Heimat und freue mich, nicht nur hier zu sein, um zu musizieren, sondern nach einem langen und kalten und sehr schneereichen Winter einmal ein bisschen Sonne zu tanken. Schon, das ist ein großes Vergnügen. Ich habe vor ein paar Tagen nach Deutschland angerufen und gefragt, ist bei euch schönes Wetter? Und es hieß, ja, heute mal nicht so viel Schnee. Also das ist dann ein schöner Winter. Naja, was viel schlimmer ist, ist ja, seit es Wetteraufzeichnungen gibt, und das haben die Meteorologen behauptet, ist dieser Winter der sonnenärmste gewesen. Also ich habe ja nichts gegen 5 Grad Kälte und sagen wir, und die Sonne strahlt vom Himmel. Aber wenn es wochenlang nur nass, feucht, kalt, neblig, grau und so weiter ist, das ist also da kann man also gut und gern zu Depressionen dann neigen. Und hier ist man im Poloshirt und eben nicht im Wintermantel. Und das letzte Mal, als wir uns gesehen oder wie wir uns gesehen haben, war es in Wiesbaden im Kurhaus. Genau. Bei einem auch ums Neujahr herum ein Konzert. Ich glaube, 6. Januar war es oder was? Weiß ich vor noch. Vor 3 Jahren etwa? Nein, das ist schon bestimmt 5 Jahre her. Tatsächlich? Ja. Also jetzt haben wir 2013. Aber 6. Januar könnte sein. Ja. Und jedenfalls war es kalt, das weiß ich noch. Und bei euch 12 minus und bei uns 8 minus. Und ich habe gesagt 8 minus und hast du gesagt, kein Problem, bei uns waren es ja 12. Ja, Dresden ist immer ein bisschen kälter. Wir haben ausgesprochenes Landklima und scherzhafterweise sagen wir immer, wir sind das Tor zu Sibirien. Ich wollte gerade sagen, also Russland kennst du ja auch aus der Ausbildung und aus der Ausbildungszeit. Und wie hat man denn da die Winter überstanden? Man hat nicht so viel darüber nachgedacht. Also Scherz beiseite, die Winter sind heute, glaube ich, verfolge ja auch ein bisschen die Wetterberichte, sind heute eigentlich wärmer als vor 30, 40 Jahren. Ich erinnere mich, dass ich nach den Winterferien auf dem belorussischen Bahnhof in Moskau ankam mit der Eisenbahn, um das neue Semester zu beginnen und steige aus und es sind minus 36 Grad. Und das ist natürlich recht schön kalt und im Winter waren eigentlich so 25 durchaus die Norm. Naja, ich will mal sagen, mit einer guten Pelzmütze und einem warmen Mantel übersteht man das schon, aber wenn man ins Konservatorium fährt, vom Wohnheim aus zum Beispiel, um zu üben, da muss man schon eine Viertelstunde eher losfahren, weil man das Auftauen der Finger mit einkalkulieren muss. Als Pianist ist es doch unmöglich. Es ist nicht ganz einfach. Ja. Aber trotzdem muss es möglich sein, denn meine Generation hat in dieser Zeit und an diesem Ort eine ganze Menge guter Pianisten hervorgebracht. Ja, und vor allem, ich meine auch Komponisten, nicht? Wenn man überlegt, also dass diese Menschen ja auch spielen mussten, nicht nur komponieren, nicht? Das ist richtig. Ja. Aber wenn die Hauptbeschäftigung des Komponieren ist, dann muss ich sagen, das kann man zur Not sogar mit kalten Fingern. Also, was machst du, um dich warm zu spielen? Ich habe heute gesehen, da sind also keine Noten gewesen. Spielst du diese Singen alle auswendig und wie kommt man dazu? Das lernt man im Laufe des Lebens. Es ist Tradition geworden, abgesehen von der Kammermusik, dass man das, was man solistisch spielt oder mit Orchester spielt, auswendig vorträgt. Und eigentlich, denke ich mal, kann derjenige keine Karriere machen, der das nicht beherrscht. Und es ist auch gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt, wenn man eine klare Vorstellung von der Musik hat und vom Gang der Musik und nicht nur auf sein manuelles Gedächtnis vertraut, also praktisch auf die Bewegung der Finger, sondern eine klare Vorstellung im Kopf hat, wie die Musik zu gehen hat, dann ist das eine Sache, die, sagen wir mal, durchaus lernbar und auch beherrschbar ist. Es ist natürlich unterschiedlich, wie schnell man lernt. Es ist leider Gottes bei jedem etwas verschieden und daraus resultiert nun wieder auch der Umfang des Repertoires. Das kann also durchaus, sagen wir mal, schwanken zwischen 30 und 70 oder 80 Klavierkonzerten und dementsprechend auch der Menge an Sololiteratur. Aber grundsätzlich ist es nicht schwierig, das auswendig zu lernen, denke ich mal, könnte eigentlich jeder machen. Es ist so ähnlich wie bei Schauspielern, wenn ich, sagen wir mal, mit meinem Text fertig bin und ich erinnere mich, sagen wir mal, daran, dass ich irgendwann mal wieder was sagen muss, dann habe ich ja meistens Kollegen dazwischen, die weiterführen die Handlung, die mir dann sozusagen das Stichwort geben. Und das gleiche Problem haben wir hier, wenn wir mit Orchester spielen. Sie führen die Musik weiter bis zum nächsten Punkt, wo der Solist sozusagen dazukommt. Es ist also alles, es setzt natürlich Verständnis für die Musik heraus und nicht nur blindes Notenpauken. Ja, und wenn du in der Probe bist, ich meine, der muss ja immer wieder angesetzt werden, also immer und immer wieder. Naja, man weiß doch, wo es wieder los. Das stimmt schon. Aber ich meine, es ist also klar, dass das also einfach das Teil des Repertoires immer wieder also so im Kopf sein muss. Und ich meine, kann man sich darauf vorbereiten oder kann ich dich nachts aufwecken und sagen, spiel mir jetzt Mendelssohn und setz da und da an? Würde das passieren können? Im glücklichen Falle ja. bloß, wenn ich das jetzt andersrum denke, dann würde das ja bedeuten, dass jeder zu jedem Punkt alles beherrscht. Ich meine, da das nicht so ist, deswegen üben wir ja. Deswegen müssen wir ja wiederholen, deswegen müssen wir ein Stück auch vorbereiten. Und wenn ich gut vorbereitet komme und mich vorher schlafen lege, dann kann ich natürlich aus dem Schlaf das auch machen. Aber das klappt natürlich nicht immer. Stell dir mal vor, wir haben also ich habe ein Werk, das ich aus welchen Gründen auch immer 9 Jahre nicht mehr angefasst habe. Ja. Dann geht das natürlich nicht so rasch. Dann muss man erstmal wieder reinkommen, dann muss man erstmal wieder den Ablauf rekonstruieren, sich eine Vorstellung von der Musik machen. Musik ist ja was anderes als Töne spielen. Ne? Ja. Also Klavierspielen und Musik machen sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ich meine, es gibt Leute, die das nicht wissen oder nicht danach handeln. Aber also erklär den Unterschied, damit unsere Hörer das auch wissen. Das kapiert der Hörer sofort, wenn er von dem, was erklingt, berührt und ergriffen wird. Ja. Dann hat der betreffende Musik gemacht. Wenn das nicht so ist und man lässt das an sich vorbeirauschen und sagen, ja, hübsch gespielt, dann liegt die Betonung auf gespielt und nicht musiziert. Erfahren. Ja, so. Ist quasi eine Erfahrung. Und genau das ist der Punkt. Ja. Und jetzt hast du wieder einen neuen Dirigenten vor dir, einen neuen Maestro. Was interessant ist, ich dachte, man in Deutschland kennt sich alles, aber das ist vielleicht nicht der Fall. Und wie ist das mit einem neuen Maestro? Man hat 2 Tage Zeit, man hat einen Tag, 2 Tage Zeit. Ich würde sagen, wenn es sich um einen richtigen Musiker handelt, geht das ganz schnell. Also ich brauche ein Verständnis. Ja, man schwimmt in bestimmten Dingen auf der gleichen Wellenlänge. Das kann natürlich, sagen wir mal, erstmal Mini-Differenzen, was zum Beispiel Tempowahl oder Ähnliches betrifft, beinhalten. Aber im Prinzip wissen wir ja, wie Musik gemacht wird, wie sie zu gehen hat. Und man findet ganz schnell eine gemeinsame Sprache, denke ich mal. Wobei das Wichtigste ist, dass beide wissen, und das ist in der Regel der Fall, dass Musikmachen, gemeinsames Musikmachen, immer etwas zu tun hat mit einer gewissen Kompromissbereitschaft. Wenn ich nicht bereit bin, auf den anderen ein Stück weit zuzugehen, dann kann ich sagen, ich spiele nur für mich alleine. Dann kann ich machen, was ich will, keiner redet mir rein, keiner möchte etwas von mir. Ich bin für all das, was ich tue, ganz allein und selbst verantwortlich. Geht natürlich, ist aber fürs Spielen mit Orchester nicht gerade eine gesunde Philosophie. Ja, und ich meine, als Solist ist man trotzdem in das Orchester mit eingebunden und wie gesagt vom Maestro dann abhängig ja, in der ganzen Geschichte. Ja. Sicher, man ist ein Teil davon, wobei es natürlich verschiedene Typen von Klavierkonzert gibt. Es gibt das sogenannte Solistenkonzert. Mendelssohn gehört eigentlich dazu. Es gibt auch die, sagen wir mal, was man immer so als Sinfonie mit obligatem Klavier bezeichnet, also die Brahms-Konzerte zum Beispiel. Da ist die Rolle des Dirigenten ungleich wichtiger oder sagen wir ungleich beherrschender. Und hier ist das Klavier. Hier gibt im Wesentlichen das Klavier Impulse. Wenn es denn spielt, dann gibt es die Tuttis. Das sind also ganz klar abgegrenzte Bereiche und Bezirke. Wo man miteinander, also Klavier und Orchester gleichzeitig spielt. Ja, aber manchmal spielt das Orchester auch allein. Mhm. Und, aber sobald das Klavier hinzukommt, übernimmt es eine führende Rolle. Mhm. Das ist also bei, sagen wir mal, der so berühmten Sinfonie mit obligatem Klavier nicht unbedingt der Fall. Mhm. Da hat das Orchester sozusagen auch sehr viel zu sagen. Mhm. Und hier ist es so, wenn ich in der Regel dran bin, dann habe ich auch sozusagen das musikalische Gewicht auf meiner Seite und das Orchester eher eine begleitende Funktion. Jetzt muss ich noch nach deinem Mentor fragen, nämlich Kurt Sanderling, der ist nämlich inzwischen gestorben. Ist das ein Rieseneinschnitt, wenn man jemanden verliert, den man früher als, wie soll ich sagen, Vaterfigur, ich nehme mal an, hatte? Es ist ein sehr trauriges Erlebnis, ja. Es ist ein Stück musikalischen Lebens, was man selbst verliert. Mhm. Ich meine, wir haben immerhin, ich kann das jetzt nicht genau sagen, ich behaupte mal 60, 70 Konzerte miteinander gemacht und er ist eigentlich nach Kurt Masur, ich denke, der Dirigent oder der wirklich bedeutende Dirigent, mit dem ich am häufigsten gespielt habe. Wir haben Dinge gemacht, die, denke ich, in der ganzen Welt auch als exemplarisch beurteilt wurden. Also zum Beispiel die Gesamtaufnahme der Rachmaninow-Klavierkonzerte. Ich habe in der Hinsicht auch sehr viel von ihm gelernt. Und ich habe immer wahnsinnig gern mit ihm musiziert, weil er erstens eine wunderbare Art zu probieren hatte. Und wo ich mich also selbst, sagen wir mal, daran weiterbilden konnte. Das betraf mich nicht unbedingt. Manchmal redet er ja auch nur zum Orchester oder meistens sogar. Aber er hatte immer etwas zu sagen. Und das in einem Maße, das auch sehr, sehr selten war. Ich habe das also wirklich, oh Gott, ich meine, er war fast 90. Da habe ich sein vorletztes Konzert in Berlin noch mit ihm gemacht. Und das war also auch ein großes Erlebnis. Wir haben Beethoven gespielt zusammen. Das ist schon fast 10 Jahre her, nicht? Das ist nun wieder 10 Jahre her, ja. Und nach der Pause kam also die 3. Sinfonie von Bruckner, die er also stehend noch durchdirigierte. Mhm. Und zum Beispiel wie mein verehrter Kollege Alfred Brendel auch, er sagte irgendwann, ich merke, dass ich langsam Probleme bekomme, jetzt ist Schluss. Mhm. Ich mache Schluss. Mhm. Und das ist eine sehr kluge Entscheidung, weil er einer derjenigen ist, den man voll in Besitz seiner körperlichen oder musikalischen Kräfte in Erinnerung behält und nicht die Erinnerung an einen wackeligen, labilen Interpreten, der sich mit Mühe auf der Bühne hält und, sagen wir mal, dem Publikum aufgrund seines Namens noch einmal verkauft wurde. Und das ist also ein großer, denke ich mal, Schritt. Ich will es nun nicht gerade mit dem Papst vergleichen. Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt gerade heute zurückgetreten. Insofern aber, ist das auch ein historischer Tag, sicher, an dem wir aber, uns unterhalten. Genau. Also ein deutscher Papst, muss man sagen. Ja, das war gut. Ja wirklich also ja. katholisch. Aber er sagt eben auch halt, ich merke, ich sollte besser das Feld einem anderen überlassen, einem Jüngeren überlassen. Ich möchte nicht als Halbmumie sozusagen einer Nachwelt in Erinnerung bleiben. Also er ist 98 also so viel zu geworden, nicht? Er ist 98, glaube ich. Ja, einen Tag vor seinem 99. Geburtstag. Wir haben ja in Berlin, das war ja auch ganz, ganz interessant, ein so eine Art also nicht Gedenkkonzert, sondern ein Jubiläumskonzert zu seinem 100. Geburtstag geplant mit mit Klavier und drei seiner Lieblingssolisten sozusagen, also ich war einer davon. Mhm. Und in der Planung lag natürlich die Hoffnung, dass er diesen 100. Geburtstag auch haben wird. Ja, sein Sohn, leider, also Stefan Sanderling hier, hatte den auch, glaube ich, diesen Wunsch nicht. Ja, das hatten wir alle. Ja. Leider ist es nicht dazu gekommen, aber es sah eigentlich, muss ich sagen, lange Jahre gut aus. Ja, das ist interessant. Ist dein anderer Sohn nicht auch jetzt Dirigent geworden und hat der was mit Dresden zu tun? Ja, der Jüngste ist jetzt... Wie ist der? Das ist der Michael. Der ist jetzt Chef der Dresdner Philharmonie. Wir haben ja zwei Orchester in Dresden, nicht? Die Staatskapelle, wo Thielemann ist, und die Dresdner Philharmonie. Das ist sozusagen das städtische Orchester. Mhm. Das andere ist nebst der Oper ja Teil des Landes sozusagen. Ja, er ist jetzt in Dresden. Mhm. Das hatten wir gehört. Und insgesamt, es gibt ja drei Söhne, nicht? Der dritte dirigiert auch, also der weitaus älteste, der jetzt wohl um die 71, 72 sein dürfte. Ja, das ist also eine richtige Dirigentendynastie. Ja, geworden. Und sie waren nicht alle Cellisten, aber der Michael war Cellist. Der Michael war Cellist, ja, der Steffen kommt ja von der Klarinette. Also mit allen dreien habe ich gespielt. Mhm, interessant. Ja? Also wir wünschen dir einen tollen Erfolg in Tampa Bay, wie immer, am 1., 2. und 3. März. Und einen schönen Frühling hier, den man vielleicht verlängert, das weiß ich nicht, wie lange ihr bleibt. Aber ein bisschen einen früher. Tag. Oh. Und das ist noch ein kalter, der Montag, wie ich den Wetterbericht entnommen habe. Ach, kalt, also. Und wenn wir dann wegfahren in unser kaltes Dresden, dann wird es wieder warm hier. Wir schicken euch ein bisschen Wärme. Ach, denn bitte, ich ja. glaube, ja, im Sommer wird es dann wieder heiß in Dresden. Das habt ihr aber auch. Ja, eben. Heiß und feucht. Bei uns ist es nur heiß. Ja. Und wir haben weniger Mücken. Das stimmt, ja. Und die bringen wir euch dann mit. Ja. Bitte nicht. vielen Dank für das schöne Gespräch. Und bis ein bisschen näher an die letzten drei Jahre. Also hoffen wir, dass du vielleicht mal wiederkommst oder dass ich dich in Deutschland mal vielleicht auch mal in Dresden erlebe. Wer weiß. Ja. Vielen Dank. Danke, ich danke auch. Peter Rösel, wir bedanken uns noch einmal für das Interview, ist in Dresden als Sohn eines Dirigenten und einer Sängerin geboren und erhielt mit 6 Jahren seinen ersten Klavierunterricht am Moskauer Tschaikowski-Konservatorium, absolvierte er ein 5-jähriges Studium bei Dmitri Barschkirov und Lev Oborin. In dieser Zeit wurde er nicht nur als erster deutscher Preisträger des Tschaikowski-Wettbewerbs Moskau und des Klavierwettbewerbs Montreal, sondern begann auch eine internationale Karriere, die ihn bis heute in die Musikzentren aller Kontinente führt und geführt hat. Seine Auftritte bei internationalen Festivals, unter anderem Salzburg, Edinburgh, London, Proms, Perth, Hollywood Bowl, Hongkong, wurden vom Publikum und Presse begeistert aufgenommen. Und dem kann ich nur zustimmen. Seit Jahren ist er gern gesehener Gast bei vielen bedeutenden Orchestern, wie auch dem Florida Orchester hier in West Florida, wie andere, zum Beispiel das Los Angeles und Royal Philharmonic, Montreal, Toronto und Detroit Symphonies, Berliner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden. Er musizierte mit namhaften Dirigenten wie Blomstedt, Borikov, Dutjot, Fedorosjov, Hähnchen, Harding und so weiter und so weiter. Gunter Herbig gehört auch dazu. Wir hatten ihn bereits in unserer Sendung. Kurt Masur natürlich, von dem er auch spricht. Und natürlich Stefan Sanderling und Kurt Sanderling, seinem Vater, mit dem beiden er zusammengearbeitet hat. Allein mit Kurt Masur und dem Gewandhausorchester Leipzig konzertierte er auf internationalen Podien über 200 Mal. Kurt Masur war es auch, der ihn mit dem 3. Klavierkonzert von Rachmaninow in der Jubiläumssaison zum 150-jährigen Bestehen der New Yorker Philharmoniker eingeladen hatte. Von Peter Rösel liegen zahlreiche Einspielungen auf CD vor. Da gibt es viele, die Sie dann im Leseteil unserer Sendung lesen können, wo Sie die alle bekommen können. Nehme ich an, dass das im Internet genauso funktioniert. Und er ist Professor an der Dresdner Musikhochschule und ordentliches Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste. Peter Rösel gastierte bisher mit über 40 Ländern auf allen 5 Kontinenten. Mehrfach erhielt er Einladungen zu spektakulären Projekten wie der zyklischen Aufführung aller Rachmaninow- bzw. Beethoven-Konzerte. Er konzertierte wiederholt bei renommierten internationalen Klavierfestivals wie dem Klavierfestival Ruhr und dem Festival La Roque d'Anteron. Symphonische Höhepunkte der letzten Jahre waren unter anderem außerordentlich erfolgreiche Konzerte mit KBS Symphony Orchestra Seoul, New Japan Philharmonic, National Symphony Orchestra Taiwan, Florida Orchestra, Mozarteum Orchester Salzburg, dem Deutschen Symphonieorchester und der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Im Herbst 2011 beendete der Pianist einen sich über 4 Jahre erstreckenden Zyklus mit der Aufführung der 32 Sonaten von Beethoven in Japan, Deutschland und in der Schweiz. In Tokio wurden als Live-Mitschnitte alle Sonaten auf CD aufgenommen und sind veröffentlicht worden. In Japan schließt sich nun ein mehrjähriges Romantikprojekt mit repräsentativen Werken deutscher Musik des 19. Jahrhunderts an. In der Saison 2012-13 gibt es außerdem wiederum Konzerte mit dem Konzertorchester Berlin, der Kyoi Symphonietta Tokio, dem Florida Orchester und vielen anderen. Für sein langjähriges herausragendes Schaffen als Pianist wurde Peter Rösel mit dem Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden 2009 ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass Peter Rösel mit uns gesprochen hat, und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Jetzt geht es noch weiter mit einigen Ansagen, mit Bill's Cultural Moments und natürlich noch mit einem kleinen Rückschau auf eine Ausstellung in der Galerie Rother in Wiesbaden von unserer Mitarbeiterin Anneliese Schmidt, die sich in Wiesbaden und Umgebung und in Deutschland allgemein bei der Kunst umschaut und Ihnen dann alles Neue berichtet. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Mal wieder Zeit, Ihre deutschen Waren aufzustocken? Dann nichts wie hin zur German Deli in Largo. Dort bekommen Sie frisch gemachte deutsche Wurstwaren, Fleischsalat, Kartoffelsalat und vieles mehr aus eigener Herstellung. Gefrorene, hausgemachte Gerichte wie Kartoffel- oder Gulaschsuppe, Rouladen, Sauerbraten und vieles mehr. Verschiedene Sorten frisches, knuspriges Brot, Brötchen und allerlei Kuchen. Bienenstich, Pflaumen, Mohn, Apfelkuchen und zur Krönung Schwarzwälder Kirschtorte. Füllen Sie den Einkaufskorb mit deutschen Getränken, Zeitschriften sowie ausgewählte Esswaren aus ganz Europa. Jeden Freitag und Samstag warmer Leberkäse, Brezeln, Laugenbrötchen und Stangen. The German Deli in Largo, 1995 East Bay Drive, zwischen Highland Avenue und Keene Road, dienstags bis freitags 10 bis 17 Uhr und samstags jetzt 10 bis 16 Uhr. Ab sofort gibt's an hübschen Tischen ab 11 Uhr Lunch. TheGermanDeli.net, your German butchery and deli in Largo. Die nordamerikanische Wochenpost ist Amerikas beliebteste Wochenzeitung in deutscher Sprache. Lesen Sie das Neueste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und den Fortsetzungsroman, Nachrichten der deutschen Gemeinde in allen Teilen der USA sowie das Kreuzworträtsel und Horoskop finden Sie jede Woche in der nordamerikanischen Wochenpost. Ein Abonnement für ein Jahr, das Sie auf Unterbrechen können, kostet 69,95. Rufen Sie an 1-248-641-9944 oder bestellen Sie online im Internet at www.wochenpostusa.com, und Wochenpost USA ist ein Wort. Welcome to this week's Moment in German Cultural History featuring Bill Davidson. In 1759, we see the death of composer Georg Friedrich Handel. In 1842, we see the death of Constance Weber in Salzburg, Austria. She was a soprano who married Wolfgang Mozart in 1782 in Vienna. In 1870, we see the birth of composer Oscar Strauss in Vienna, Austria. In 1883, we see the death of Karl Marx in England. In 1917, we see the death of Ferdinand Graf von Zeppelin in Berlin. Zeppelin was the world's first builder of lighter-than-air crafts. In 1942, we see the death of Robert Bosch, inventor of the spark plug and magneto. For a time, Bosch worked for Thomas Edison in the USA. The Bosch Corporation is one of the world's largest electronic corporations. In 1979, the European currency system, Euro, takes effect. And in 1999, the Bayer Company celebrates the 100th birthday of the aspirin. Aspirin was an invention of Bayer, and in March of 1899, Bayer was registered as a trademark. This has been This Week in German Cultural History with Bill Davidson. Bill's Moment in German Cultural History is brought to you by D&D Records of Newport Richey, Florida. D&D Records is also a proud sponsor of the German radio show. That's www.dndrecords.com. Going on a trip, out of the country, or just coming back? Now exchange your money in Tampa and Sarasota and Pinellas County at the very lowest rates. Currency Exchange International offers listeners of Deutsche Funk Sendung 50% off exchange fees when you tell them that the German radio show Deutsche Funk Sendung sent you. Currency Exchange International buys and sells over 80 currencies, and that's cash and foreign drafts and traveler's checks for several countries. No minimum or maximum amount. FCE also specializes in bank-to-bank international wires, just cents above the international rate. It is our mission, says Lee and his team, to provide the best exchange possible. If you can find a better rate that day within 100 miles, bring it to them and they will adjust their rate to beat it. Most currencies are in inventory, no weight, exchange in minutes and with proper ID. Locations are at West Shore Mall in Tampa, at Southgate Mall in Sarasota, and at the Westfield Shopping Mall at Countryside. Call them at 813-637-9500 or on the mobile or handy for the Germans, or that's your cell phone, 813-786-5119, and visit www.flcurrencyexchange.com. And don't forget to tell them the German radio show sent you and save 50% off exchange fees. Ja, liebe Hörer, hier ist wieder mal ein Bericht von unserer Mitarbeiterin Anneliese Schmidt, die sich im Bereich Kunst und visueller Kunst vor allem umschaut. Und hier ist eine Ausstellung aus der Galerie Rother in Wiesbaden. Nicht zum ersten Mal bietet die Galerie Rother der Künstlerin Eva Olof ein geeignetes Forum für ihre 17 Werke, die samt und sonders in den letzten Wochen entstanden sind. Es ist eine ganz neue Phase der vielseitigen Künstlerin, die sich an keine bestimmte Richtung gebunden fühlt. Die in dieser Ausstellung gezeigten Werke bewegen sich zum Beispiel zwischen Malerei und Skulptur, wie man sie bis heute noch nicht gesehen hat. Urbelassen, aber auch elegant, wie es Christine Rother ausdrückt. Zu sehen sind 9 Meter große Flächen, Mischtechniken auf gedengeltem Blech, in den Farben Rot, Schwarz, Blau und Braun-Ocker, teils hinter Plexiglas mit der Bezeichnung Terra Nova. Unter dem Titel Seltene Erden finden sich 5 weitere 80 x 50 cm große Tableaus. Öl auf Kautschuk, einem Werkstoff mit Eigenleben, formbar durch Temperatur.